und Fred. Lucky, wusstest du, dass der Sommerhit 2013 von dir gehandelt hat? Nein. Doch. Es war mehr so eine romantische Ballade, erinnerst dich? Ah, Get Lucky. Richtig. Wir waren die ganze Nacht unterwegs, um Lucky zu kriegen. Natürlich. Und wer hat gewonnen? Wer hat denn gewonnen? We're up all night to get lucky. Ich habe gesehen bei SoundCloud, wo unsere Abermyriaden Hörerinnen und Hörer uns hören. Die wir an dieser Stelle herzlich grüßen. Hallo. Hallo. Geil, dass ihr da seid. Kann man so Marker setzen. Und der Marker für den mit Abstand schlechtesten Wortwitz der heutigen Ausgabe ist diesmal ganz vorne. So, jetzt du. Ja, herzlich willkommen bei Lucky und Fred. Ich bin Lucky. Ich bin Fred. Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Osterfest und begrüßen euch sehr herzlich in unserem neuen 23,8 Millionen Euro teuren Studio. Hammer, hammer, hammer. Mit Schoko-Ostereiern. Genau. Und ich habe Spargel zubereitet, weil man Spargel so gut zubereiten kann. Entweder es gelingt oder du sagst, der Scheiß war sowieso holzig. Mit Sauce Hollandaise. Nein, mit Petersilie, gekochtem Ei, Kochschinken, Rosmarinkartoffeln. Der Garten ist leer. Also einen Kompost haben wir noch, aber den wollen wir nicht dabei tun. Weißer oder grüner Spargel? Weißer. Deutscher. Wobei die Verbraucherzentralen sagen, einiges von dem deutschen Spargel hatte wahrscheinlich Deutsch als zweite Fremdsprache, maximal, weil sonst gäbe es keinen Mais, keinen Raps. Ja, das ist der landwirtschaftliche Dienst hier von Radio Egal. Mit übrigens, hallo, willkommen bei Lucky und Fred. Genau. Vor uns auf dem Tisch in unserem 23,8 Millionen Euro teuren Studio, könnt ihr zu Hause nicht sehen, ist unsere neue Tasse, bedruckt mit floralen Motiven, Schriftsätzen und einer Briefmarke mit dem Konterfei von Adolf Hitler. Ah, das Möbelhaus Zurbrücken, das an dieser Stelle ausdrücklich nicht genannt werden möchte, hat nicht mehr alle Tassen im Schrank, haha. Und ich hätte es gerne gemerkt und noch welche gekauft, bevor jetzt wahrscheinlich die sowohl Fascho als aber auch direkt bekloppten Sammler die Preise das Haus der Geschichte in Bonn hat auch eine Tasse geordert. Ernsthaft? Hm. Ja, das ist doch schön. Und mit Hitler sind wir auch schon mitten im Thema. Was? Ukraine? Ja, Ukraine. Wer von unseren Jungs war nicht zuletzt da oder was? Nein, Schäuble und das Sudetenland. Ach so. Wolfgang Schäuble hat in einer Schulklasse oder beim Besuch einer Schulklasse einen historischen Vergleich bemüht. Und unser Superbuffi wollte unseren Schäuble nicht alleine im Regen stehen lassen. Volker Bouffier hat gesagt, na, so dumm sei das gar nicht gewesen, was wirklich sehr töricht ist, nachdem das nun gerade friedlich beerdigt war und der Schäuble ja eigentlich ein Mann ist, der sehr, sehr, sehr hoch fünf klug sein Wort zu wägen weiß, was ihn da geritten hat, boah, echt, ich komme da nicht hinter. Es gibt einen interessanten Aufsatz in der FAZ, wo sie diese Schulklasse besucht haben und quasi so die Kernaussage ist, die Schüler wissen jetzt, wie mediale Empörung funktioniert. Weil, also in dem Moment hätte da keiner irgendwie jetzt groß verstanden oder geahnt, was da abgeht. Und auch im Nachhinein finden sie, dass halt dieser Vergleich, ja, kann man ziehen, kann man nicht ziehen, aber dass diese Empörungswelle, die da über Schäuble zusammengeschwappt ist, übertrieben ist. Ja, na dann wissen das die jungen Menschen jetzt mal. Nie in der Pausenhalle den Hausmeister mit Hitler vergleichen, nur weil der einem eine gescheuert hat. Sicherlich war abzulesen, dass das Zitat, so wie es dann medial zunächst gehandelt wurde, falsch war einfach. Da soll dann Schäuble gesagt haben, Hitler hat das übernommen. Und dann habe ich mich schon bei Lektüre dieses Zitats gedacht, was hat denn jetzt Hitler übernommen von der heutigen Bundesregierung? Da ist aber der Zeitpfeil einigermaßen die Kellertreppe runtergefallen. Und gesagt hatte Schäuble dann tatsächlich, dass Hitler so das Sudetenland übernommen hatte. Ja, Clusterfuck. Der Schäuble war ja schon Berufspolitiker, als Kohl mit seinem Gorbatschow-Goebbels-Vergleich sehr viel ruiniert hat. Er hätte es wissen können. Ja, zur Strafe hat er Post von Franz Josef Wagner bekommen. Besonders gut gefällt mir die zweite Anrede nochmal. Also nachdem der Brief mit lieber Wolfgang Schäuble eröffnet der dritte Absatz nochmal mit lieber Wolfgang Schäuble. Lieber Wolfgang Schäuble, Sie haben Putins Krim-Ambitionen mit Hitlers Politik verglichen. Ich hasse Hitler und ich hasse den Vergleich. Kein Mensch, hoffe ich, ist wie Hitler oder wie Genghis Khan, Stalin, Pol Pot. Ich denke, dass wir alle in einer besseren Welt leben und die Schreckensgestalten Vergangenheit sind. Wie böse Märchen, wie Albträume. Kein Mensch darf jemals so böse werden wie Hitler. Oh. Das ist das ganze Weltbild von Franz Josef Wagner. Der Versuch dieser Kolumne ist schon halb auf dem Weg, mich so böse zu machen. Hitler bei der Lektüre von, um ihn nicht zu vergleichen mit, man darf vergleichen. Ich finde den historischen Vergleich ja notwendig. Also die Wehrmacht war in der Ukraine und Schäubles politischer Freund Helmut Kohl hat gesagt, nie wieder Bundeswehr da, wo der Wehrmachtsstiefel war. Und ein Vergleich ist auch nicht immer eine Gleichsetzung. Nee, man vergleicht, um Unterschiede herauszufinden. Äpfel und Birnen, wobei Äpfel und Birnen deutlich mehr Gemeinsamkeiten haben, als sagen wir mal Äpfel und Radmuttern zum Beispiel. Also. Oder Birne und, es ist einer für meine Generation. Das ist der zweite Marker für. Nö, Wolfgang Schäuble war ja als Innenminister und Chefunterhändler der Deutschen Einheit daran beteiligt, ein Land in seine Bestandteile zu zerlegen, in Bundesländer, die es in der DDR gar nicht gegeben hatte und ohne Volksabstimmung und ohne den Weg über eine neue Verfassung, wie es im Grundgesetz vorgesehen war, mal so ein Land zu annektieren. Da kommt erleichternd hinzu, dass die Mehrheit in diesem Land, Mehrheit der Menschen begeistert war von dieser Annexion. Aber wenn ich mal Schäuble mit Putin vergleiche, da lande ich aber, da sage ich, da hat der Putin das auf der Krim aber noch vergleichsweise rechtsstaatsähnlich durchgetanzt. Kann man vergleichen, klar. Die Krim-Krise ist noch nicht ausgestanden. Es brodelt weiter. Die Ostukraine ist auch so auf dem Absprung. Ich habe eben gelesen, dass die wunderbare Frau Maischberger, jetzt Hans-Jochen Vogel, Blecki Fuchsberger, Hildegard Hambrücher und Barbara Rütting als Seniorenrat dieser Republik einberuft, deswegen eine Sendung aus München gemacht hat. Und frage dich, sozusagen kontrastierend zur Begründung von Maischberger, man müsste jetzt die Leute einsammeln, die selbst noch Kriegserlebnis, Traumatisierung, Täterschaft, was auch immer, eine Wärmebrücke in den letzten Krieg haben. Und so frage ich dich jetzt, kann man dir ja nicht vorwerfen. Krieg. Ich habe verweigert. Sehr gut. Du warst das gar nicht? Ich war das gar nicht. Geht dir das jetzt, ist es eine blöde Frage und deswegen stelle ich sie ja auch, geht dir das nicht irgendwie am Arsch vorbei? Ich habe natürlich immer so ein ungutes Gefühl, wenn ich kriegsähnliche Auseinandersetzungen und Kriegszustände im Fernsehen sehe. Das ist jetzt auch so ein Mädchensatz. Ne? Krieg finde ich ganz doof. Echt? Aber ja. Magst du gar nicht? Nee, mag ich. Dann machen wir das heute nicht. Weltgeschehen. Zur Strafe ist Russland aus der G8 ausgeschlossen worden. Das wird Wladimir Putin hart getroffen haben. Ja. Wie der andere große Russe Herbert Wehner immer sagte, wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen. In so einer Situation, wo Politik die Fortsetzung des Krieges oder der Ersatz des Krieges, die Verhinderung des Krieges mit anderen Mitteln ist, ein politisches Forum zu demolieren, ist mal eine Idee. Ja, andererseits, was man an G8-Kundgebungen in den letzten Jahren so 2001, 2007 irgendwie so gesehen hat. Du meinst, dass der jetzt mitdemonstriert, wenn genau, Frau Merkel also, nach Bad Riebnitz-Dammgarten lädt? Also so ein G8-Gipfel hat ja eigentlich Begleiterscheinungen, die häufig nach mittelschwerem Bürgerkrieg aussehen. Ja, man drängt uns an Putins Seite eigentlich. Ich glaube ja auch, das ist eine von mir seit vielen Jahren hochgehaltene, aber selten öffentlich geäußerte These, dass wenn 2001 nicht diese Flugzeuge in New York und Washington und sowas, 11. September, die Älteren werden sich erinnern, es hätte eine ganz andere gesellschaftliche und politische Entwicklung geben können, weil am 20. Juli Carlo Giuliani erschossen wurde, ein Anti-G8-Demonstrant. Oh, und das damals so eine sehr große Welle von Globalisierungsgegnerschaft und hier diese bösen Regierungen und sowas. Und was ist das eigentlich G8? Was ist Globalisierung und sowas? Und das kam so medial langsam in Schwung, so 4-6 Wochen später. Und dann war der 11. September und dann hatte man deutlich andere Probleme und Sorgen. Ah, okay. Das ist eine interessante These. Du solltest sie öffentlich äußern. Öfter. Ja. Giuliani gegen Giuliani, der New Yorker Bürger. Das ist eine besondere Ironie der Geschichte. Da legen die Verschwörungstheoretiker jetzt aber los. Finde ich interessant. Ist also aus der Sicht, kann man direkt bedauern, das mit dem 11.9. Oh, du sagst ja Sachen hier. Vierter Marker. Innenpolitik. Hast du eigentlich irgendwelche akademischen Grade und Würden? Gerade nicht. Ich habe ein Vordiplom, das ist erzählt aber, glaube ich, nicht. Dann habe ich. Ich habe das Gleiche, heißt aber jetzt Bachelor. Und ja, das. Damit kann man schon irgendwie was anfangen. Das ist Betrug an meiner Generation. Nein, ich neide euch das sehr, denn ich habe 4 Semester Grundstudium, Vordiplom, Volontariat, 4 Semester Hauptstudium und habe dann die Abschlussarbeit nicht geschrieben. Das heißt, ich war aber insgesamt 5 Jahre mit Lernen befasst und es gab aber keinen erreichbaren Titel für Leute, die sagten, ich muss jetzt diesen Job, den der WDR mir angeboten hat, nehmen, denn wenn ich jetzt erstmal mich noch auf 180 Seiten Diplomarbeit zurückziehe, ist das Jobangebot weg. Von daher beneide ich euch darum. Es hat aber auch noch kein Arbeitgeber von mir mein Uni-Zeugnis sehen wollen, also vielleicht könnte ich dir eine Freude damit machen. Es reicht die sture Behauptung, du habest eines. Ja. Ich habe mal auf dem Wochenmarkt hier in Hombruch in Dortmund meinen früheren Professor getroffen und der sagte, ich habe neulich am Wühltisch ein Buch für 99 Cent gesehen. Zu Recht, denn es war von dir. Ich habe mal mit einem Kumpel zusammen ein Buch über einen Film über die Todesstrafe geschrieben. Und für ihn war das interessant im Zusammenhang, als dass ich einer dieser berüchtigten Studienabbrecher an seinem Studiengang bin. Und sagte, du Quatschkopf, wenn du ein Buch schreiben kannst, dann kannst du es doch wohl, bevor du es dem Verlag gibst, kurz mir geben. Dann ist es noch nicht veröffentlicht. Dann schreibe ich darunter, Mensch, prima Diplomarbeit, herzlichen Glückwunsch. Und dann kannst du es ja anschließend veröffentlichen. Nach dieser Geschichte fällt es mir natürlich schwer, jetzt so den dritten bis fünften Stein auf die Schawan zu werfen, weil natürlich auch die Unis ein gewisses Interesse haben, Abschlüsse vorzuweisen und Professoren einem auch sagen, wie man an eine Arbeit drankommt. Das Buch hatten wir tatsächlich selber geschrieben, also war jetzt nicht eine saubere Abschrift von irgendwas. Und das Vorbringen, also mir tut's kurz gesagt um die Schawan mehr leid als um Gutenberg oder Nirvana Koch-Merin oder wer da noch alles so gerade ausgefudelt hat. Es ist über 30 Jahre her, das glaube ich wirklich spielt in einer anderen Liga. Und weil sie vorher schon als vermeintliche Lesbe gemobbt worden ist in der Union, also an der ist viel abgeladen worden. Aber als Gutenberg mit seiner gefälschten Arbeit aufflog, sagte Frau Merkel, na und? Das ist ja nicht mein wissenschaftlicher Mitarbeiter. So, also er muss nicht wissenschaftlich sein können. Frau Schawan war ihre wissenschaftliche Mitarbeiterin, da war nichts zu retten. Oder? Nee, ich fand diesen Rücktritt, diesen tatsächlichen, wo Frau Schawan und Frau Merkel nebeneinander standen, das war so einer der ganz wenigen Momente der Kanzlerschaft von Frau Merkel, wo man Menschlichkeit erahnen konnte, wo man irgendwie eine persönliche Betroffenheit bei ihr gespürt hat. Und es hatte so ein bisschen Hani und Nani neben Abschied vom Ponyhof. Ne? Ja. Dann, da du einen Bachelor hast, wie spricht man das aus? Bachelor. Nicht Bachelor? Nee. Bachelor, wie diese RTL-Serie. Lernt man das, wenn man einen Bachelor macht? Ja, das lernt man als erstes. Okay. Da geht ein ganzes Semester drauf. Verstehe. Viele schaffen nicht mal das. Ja, sie ist jetzt ja, glaube ich, Ohrendoktor an der Universität Lübeck. Genau. Sowas hat man dir aber auch noch nicht angetragen, irgendwelche Ehrendoktorwürden. Nein, immer kurz bevor der Ehrendoktor bei mir ist, kommt Michael Steinbrecher und nimmt ihn. Der ist Professor. Ja, voll an der Uni, wo ich studiert habe. Ach, tatsächlich? Ja. Am Samstag hat einer im Sportstudio die ersten drei verwandelt und dann einmal nach oben, also vier Bälle verwandelt an der Torwand. Die Torwand wurde übrigens in Dortmund erfunden, in der Westfalenhalle. Ach. Mhm. Von einem Typen, der sich jedes Jahr für das Pressefest der nordrhein-westfälischen Sportpresse einen Gag ausgedacht hat. Alfred Thor. Nein, von Thor Heyerdahl. Natürlich, Entschuldigung, fünfter Marker. Es gab endlich mal wieder Streiks in Deutschland. Nicht ganz so spektakulär, wie man es aus dem Ausland kennt. Frankreich, ein Land, in dem in meiner Erinnerung jährlich mehrwöchige Generalstreiks stattfinden. In Frankreich wird, glaube ich, angesagt, wenn nicht gestreikt wird. Ja. Aber es gab so einen knackigen Warnstreik von Verdi, der mir unter anderem gezeigt hat, dass der Weg von der neuen Wohnung in die Bochumer Innenstadt so weit gar nicht ist ohne Straßenbahn. Also Straßenbahn zur Not verzichtbar. Ja. Ich habe ja so ein etwas merkwürdiges Verhältnis zu Gewerkschaften und Streiks, weil ich bei diesem großen ÖTV-Streik 1992 gerade so zur Grundschule gegangen bin und das so die Zeit war, wo dann der Müll nicht mehr abgeholt wurde und plötzlich so Müllsäcke überall rumlagen und sowas. Und deswegen haben Streikankündigungen und sowas bei mir immer direkt so... Es riecht. Ja, es riecht. Komisch. Mein Trauma ist natürlich Klunker, ÖTV, ich glaube 20 Jahre vorher, die unter dem Motto, jetzt haben wir die Sozis mit unserer Gewerkschaftsmacht in die Regierung gebracht, jetzt gibt es die Friedensdividende mit einer 13-prozentigen Gehaltsforderung, wesentlich dazu beigetragen hat, dass eine Mehrheitsmeinung entstand, der Brandt ist ein netter Kerl, aber Politik kann er nicht. Also am Scheitern des Projekts Demokratiewagen mit Brandt beteiligt war. Daher auch so eine leichte Ambivalenz bei mir. Was mich ärgert an der Veranstaltung, in der gleichen Woche hat dann nochmal die Pilotengewerkschaft gestreikt Und da ist diese Entkoppelung, ne? Wenn früher die Piloten ihr Gewicht mit in einen Verdi-Streik gelegt hätten, dann im ganzen Transportwesen wird scheiße bezahlt und dann machen wir mal für alle Gehaltsgruppen was, dann mussten die Arbeitgeber, um die Piloten zufrieden machen, letztlich auch den Müllfahrer mehr geben oder den Busfahrer. Und diese Entkopplung, dass jetzt jede besser verdienenden Sekte ihre eigene kleine Gewerkschaft hat, die sagt, die Kolleginnen und Kollegen um uns rum, ohne die der Job auch nicht gehen würde, die Koffer transportieren oder was weiß ich, die sind uns mal egal. Das ist eine unerfreuliche Tendenz. Das macht die Reichen reicher und die Armen nicht wohlhabender, eigentlich ärmer. Ja, aber Jakob Augstein hat ja geschrieben, man solle sich den Hohn und sowas gegenüber den Piloten sparen, weil die im Prinzip konsequent zu Ende denken. Jeder ist sich selbst am nächsten und dass die das Prinzip von Angebot und Nachfrage übertragen, auch auf Absolut. Gewerkschaften und sowas. Spricht für eine Wiedergeburt der FDP als Fluggesellschaft. Das etwas andere Ryanair. Wo die Passagiere so den Piloten auch ein schönes Lied singen müssen oder so. Hoch auf dem gelben. Auf das gelbe Wagen. Ich glaube, 6. Marker jetzt schon. Der gelbe Wagen ist ja das, was immer vor dem Flugzeug übers Rollfeld fährt. Ja. Der Schwager von Walter Scheel ist ja Fahrer eines solchen Follow-Me-Fahrzeugs auf dem Flughafen. Deswegen hat er das immer gesungen. Ja. Panorama. Gerhard Schröder ist 70 geworden. Wie freundlich gratuliert man da? Ja, das soll die Geschichte richten. Der hat die SPD ruiniert. Schön, also deswegen finden, glaube ich, alle anderen ihn schon mal duft, die SPD zu halbieren, da hat Kohl von geträumt. Er hat diese Agenda-Politik gemacht, die finden auch alle anderen dufte. Er hat die Nerven verloren, als in Nordrhein-Westfalen die Wahl vergeigt war. Frau Merkel hätte das einfach ausgesessen und 2-3 Jahre gewartet, bis ein guter Termin für eine Wahl war. Schröder ist ganz offenkundig ein Handlungsmensch, der sich im Stillsitzen nicht spürt, sondern im Handeln. Und wenn irgendwas passiert, gut oder schlecht, muss er handeln. Das ist sein Muster. Und dann zeigt er, dass er aus einer tödlichen Lage eine nur noch sehr beschissene machen kann, was persönlich ein Erfolg ist. Insgesamt für die SPD aber ein Fiasko. Also wenn ich diesen Typus des politischen Bewegers eine eigene Liga unter den deutschen Kanzlerinnen und Kanzlern zubillige, dann war Brandt der größere Beweger, der, glaube ich, noch kürzer dran war. Mhm. Und es gibt Leute wie Kiesinger oder Ludwig Erhard, auch die sicherlich hinter Schröder zurückstehen. Und was Schröder ausgehalten hat, war ein konfrontativer Kurs gegenüber den amerikanischen Gelüsten, uns in diesen Irakkrieg zu ziehen. Das könnte jetzt nicht schaden, wenn Frau Merkel sagen würde, wer mein Telefon abhört, kann mich nicht in der Ukraine zu den Waffen rufen. Also das kann man schaffen, das hat Schröder hinbekommen. Was nichts daran ändert, dass es auch dieser Schröder war, der sich in das ebenso unsinnige Afghanistan-Abenteuer gestürzt hat. Und damals Serbien. Ja, vor allem für die Grünen ein einschneidendes Erlebnis. Da war der Fischer extrem grün, und zwar hinter den Ohren. Also das hat ja die wunderbare Bettina Gauss später dargelegt, dass es eben nicht so war, wie Fischer behauptete, wir kamen an die Macht und waren schon im Krieg, konnten gar nicht mehr Dayton-Abkommen und so, sondern man hätte da noch Politik machen können, wenn man zu dem Zeitpunkt schon gewusst hätte, wie das geht. Mir wird Gerhard Schröder natürlich ewig in Erinnerung bleiben mit seinem Auftritt in dieser Elefantenrunde am Wahlabend, wo er auf einer Endorphinwelle reitend. Ja, Nikolaus Brender, Achtung, wieder Insiderwissen, sagt dazu, er ist tatsächlich nach der Sendung zur Maskenbildnerin gegangen und hat gesagt, sagen Sie mal, Sie haben den noch eine Viertelstunde in der Mangel gehabt. Roch der nach Alkohol? Und die Maskenbildnerin habe so Nikolaus Brender Stein und Bein geschworen, nein, der war einfach besoffen vom Erfolg. Also die haben um 14 Uhr Zahlen bekommen, wonach sie sogar leicht vorne liegen. Daher kam dann Schröders, sie glauben noch nicht im Ernst, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Und darauf haben die sich Testosteron besoffen, offenbar tatsächlich, ja. Insiderwissen Ende. Ilse Aigner ist in Erscheinung getreten, überraschenderweise. Man hatte sie schon fast vergessen. Aber sie fordert jetzt die Abschaffung der Sommerzeit. Was, also wenn ich zurückblicke, eine der logischsten und sinnvollsten Forderungen ist, die Ilse Aigner in ihrer politischen Laufbahn jemals unter das Volk geworfen hat. Ich glaube, damit wird sie in Erinnerung bleiben. Das können ja nicht alle von sich behaupten. Ja. Sie auf jeden Fall erfüllte das Postulat von Franz Josef Wagner, dass niemand so schlecht sein sollte wie Adolf Hitler, der die Sommerzeit dann auch wieder eingeführt hat. Spanien hat ja tatsächlich die mitteleuropäische Zeit und auch Sommerzeit wegen Franco was dazu führt, dass diese Zeitzone, die europäische Zeitzone, auch so unglaublich breit ist. Also auf einer Strecke, wo die USA 3 Zeitzonen haben, hat Europa 2. Aber was spricht dagegen, unglaublich breit zu sein? Ich meine, mal so an hohen Feiertagen. Ich habe gelesen, dass die tatsächlich im Ersten Weltkrieg erfunden wurde, weil man dachte, dann hat man mehr Tageslichtzeit zum Rumballern. Das hätte sich aber schon damals nicht bestätigt. Ja, und jetzt hast du immer diese Zeitumstellung, die Leute, die Menschen und Hunde ein bisschen wahnsinnig macht. Mhm. Und du hast gleichzeitig immer das Elend, dass jedes halbe Jahr Radiomoderatoren damit angeben, nicht zu wissen, ob die Uhr vor- oder zurückgestellt werden muss, was ein Unding ist. Mhm. Ich kann da auch noch mal gerade die ganz einfache Eselsbrücke deponieren. Im Sommer werden die Stühle vor das Lokal gestellt, im Herbst werden sie wieder hereingestellt. Wie geil ist das denn? Kannst du auch nicht? Jetzt, wo sie abgeschafft wird, habe ich es verstanden. Scheiße. Danke. Sehr gern. Also, da bin ich nicht der Einzige, der ruft. Danke, Lucky. Ich habe es verstanden. Ja, wenn jetzt bitte sämtliche Radiomoderatoren das auch noch zur Kenntnis nehmen und dann nächstes Jahr vielleicht mal eine andere 2,5-Minuten-Moderation sich überlegen. Gern genommen wird auch, wir haben heute wieder so viel Verkehrshinweise, die könnten wir auch als Taschenbuch rausgeben. Seit den frühen 80ern. Mache ich dann immer wieder gerne. Gibt es eigentlich noch die Eröffnung? Guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Morgen, liebe Studenten. Klaus-Jürgen Haller, WDR-Mittagsmagazin, der allen Ernstes daran glaubte, dass das so sei, der uns auch im Volontariat in der MIMA-Redaktion, wie sie hieß, oder gerufen wurde, zeigte, wie er als junger Mann an den Papierkorb gegangen ist, die von seinem Redaktionsleiter zerknüllte und weggeworfene Meldung aus dem Papierkorb geholt, und dann kniete er vor dem Papierkorb und holte die raus und wedelte mit den Fernschreiberfahnen, die es damals noch gab, und da habe ich eine Geschichte daraus gemacht. Euch fehlt's an Demut heute, Rotzlöffels. Der hatte eine Art, sich null vorzubereiten auf die Sendung und dann eine Stunde vor der Show zu kommen und sich aufzuregen über die beschissene Vorbereitung der Redaktion und sich so in Punchlaune, also wie ein Boxer vor dem Kampf, so hoch zu fluchen. Und um 12.05 Uhr hatte er dann glänzende Laune und sagte, guten Tag, meine Damen und Herren, guten Morgen, liebe Studenten. Und führte 11 Minuten Gespräche mit Bruno Morave in Paris über die Lage in der NATO. Aber toll, also Meldungen aus dem Papierkorb nehmen ist heute, Online-Journalismus funktioniert so. Alles, was man früher weggeworfen hätte, ist heute eine Titelstory. Wollen Sie den Papierkorb wirklich löschen? Ja. Sport. Bayern München ist Meister, so früh wie noch nie, und hat dann anschließend gesagt, ach ja, dann ist auch egal. Ja. Und gegen Augsburg. Das tut mir jetzt auch ein bisschen weh, weil natürlich, ich glaube, sie haben Hoffenheim unentschieden gespielt, Augsburg verloren und Dortmund richtig verloren. Und jetzt wird es im Nachhinein geschmälert, weil es hieß, naja, die schenken schon ab oder so. Gegen Dortmund war es ja Berlin, die A-Mannschaft. Wir fahren nach Berlin. Ja, absolut, bis auf eine, den Torwart, aber der war ja verletzt, außer dem zweiten Torwart. An dem lag es ja nicht. Wir werden ein schönes Pokalfinale erleben in Berlin. Mein Neffe, den wiederum ich mit einer Karte für das Realspiel versehen konnte, will jetzt umgekehrt versuchen, über einen Kontakt zu Opel, den er hat, weil die ja Sponsor von Dortmund sind. Aber mein Schwager hat gestern angerufen und hat gesagt, trau dem Neffen nicht, rufe selber nochmal jemanden an. Also natürlich trau dem Neffen, aber vertrau nicht, weil alle wollen ja jetzt Karten. Willst du nicht auch Karten? So ein Bochumer, der auch mal Fußball sehen möchte? Ich habe ja ein Pokalfinale gesehen, 1995, also Saison 94-95, als Borussia Mönchengladbach den Pokal gewonnen hat. Ich da als Elfjähriger in Berlin im Stadion war, weil meine Mutter dankenswerterweise Karten gewonnen hatte. Gute und, Mutter. Ja. Muss man auch mal sagen. Ist auch Muttertag, also wird auch Muttertag gewesen sein, bis wir das nächste Mal senden. Deswegen Grüße an dieser Stelle. Und dachte seitdem halt, Borussia Mönchengladbach, die Mannschaft, die ich mir ausgesucht hatte, sei ein unglaublich erfolgreicher Verein, weil halt Fünfter geworden in der Saison, Pokal gewonnen, nächste Saison Vierter geworden und hat dann 3 Jahre Prägung später weg. Abgestiegen. Ja. Aber du warst geprägt. Ich war auf alle Fälle geprägt, ja. Das war bei mir mit Rot-Weiß Essen so, jetzt kann ich es ja sagen. Also die haben mich noch gerade 1976 zum Fan gemacht und aber es sind ja mit Burgsmüller, mit Lippens, mit Rubesch, mit sogar, Lippens habe ich schon erwähnt, eine ganze Reihe Rahn. Spieler. Bitte? Rahn. Nee, ich meine jetzt die, die dann beim Abstieg dieser gar nicht so schlechten 76er Rot-Weiß-Essen-Mannschaft alle sofort nach Dortmund gegangen sind. Es gab immer eine Fanfreundschaft zwischen Essen und Dortmund. Das lag daran, dass wenn im Essener Hauptbahnhof Verkehrsdrehscheibe die Schalker aufschlugen, dass sich dann die Essener und Dortmunder verbünden mussten, um nicht ganz schlimm von den Schalkern auf die Fresse zu kriegen. Von da war das so ein bisschen naheliegend, dass Mill und Rubesch und Burgsmüller und alle dann zu Dortmund gegangen sind und Essen nie wieder was geworden ist. Und man so ein bisschen ein Recht hat, Dortmund-Fan zu sein, wenn man aus der Nähe von Essen kommt. Du würdest das auch dürfen. Ich bleib bei Gladbach. Kultur und Unterhaltung. Sag mal, wir sehen uns doch und hören uns wieder dann im Wonnemonat Mai. Nachdem Europa gewählt hat, ja. Also machen wir danach. Okay. Song Contest ist ja halt vorher. Ah, natürlich, da bist du ja gefordert. Da bin ich gefordert und unterwegs, ja. Wo unsere Elisas das... Elisa. Niemand mag Klugscheißer, aber... Pott nach Ibbenbüren holen. Oder wo kommen die gebürtig her? Die kommen... Wie alle guten Deutschen aus Rumänien. Hertha Müller, Peter Maffay, ja, Elfried Spitra. Die Sängerin kommt tatsächlich gebürtig aus der Ukraine. Ja. Ah! Da könnte was gehen. Ja. Ja, die Ukraine für Deutschland, denn wo machen wir das denn dann? Und wie schreibt man Kiew auf Deutsch? Und hieß Lwów nicht mal Lemberg? Und haben wir nicht überhaupt Gebietsrestitutionsansprüche? Also könnten wir vielleicht Sylt den Engländern geben, kriegen dafür Sansibar und tauschen das gegen Donetsk. Also wenn, dann hätte ich auch lieber den Oststreifen, weil da die Industrien noch sind, die im Ruhrgebiet alle weg sind, so Kohle und Stahl. Ja. Also Dortmund gegen Donetsk war immer praktisch Arbeitersolidarität. Donetsk ist ja Partnerstadt von Bochum. Ah, ja, aber ihr habt doch in Bochum überhaupt nichts mehr mit Bergbau zu tun. Wir haben das Bergbaumuseum. Eben. Wo so ein schöner Förderturm draufsteht. Ihr seid das Bergbaumuseum. Ihr seid bald auch das Opel-Museum. Genau. Ja. Bochum für die... Erstligamuseum. Museum. Die museale Aufbereitung von allem, was mal war hier. Ist eigentlich unter dem Bergbaumuseum ein echter Schacht? Oder ist es so ein Showschacht? Das ist so ein Showschacht. Von Studenten an die Wand geklebten Kohlebröckchen. Es gibt jetzt ganz neu so einen Fahrkabinensimulator, wo das, was ich noch erlebt habe, wo ich noch das Glück hatte, noch eine Grubenfahrt zu machen auf Großvaters Spuren. Da hast du die Grübchen. Genau. Das ist tatsächlich so ein Erlebnis, diese 800 bis 2000 Meter mal so im nahezu steilen, also im nahezu freien Fall so steil bergab zu rasen. Das ist schon, also man sieht nichts, aber man spürt es halt. Und es ist jetzt für Nachgeborene quasi nicht mehr möglich, weil es keinen Bergbau mehr gibt. Und da gibt es jetzt auch noch so einen Grubenfahrtsimulator, wo quasi dieses Erlebnis... Das Plumpsi-Gefühl. Da stehen die Senioren Schlange und sagen, ich möchte noch einmal Glück auf dem Steiger kommt. Kumpel von mir hat Zeche Glückaufsägen, das ist hier im Rombergischen Park. Rombeck, wie wir alle wissen, in Münchhausen-Westfalens, aber wem sage ich das? Nerd wissen, dann bitte schriftlich bei mir abfragen. Das Gebäude, was auf diesem Schacht steht, fertig gemacht, also der ist so Architekt. Und die haben gesagt, Mensch, wir stehen auf einer 600 Meter Wassersäule und die ist ganz schön warm, weil dieser Schacht ja wie viel im Ruhrgebiet abgesoffen ist. Machen wir es doch so, wir hängen da einen großen Tauchsieder rein und machen eine Betonplatte drüber und seitdem wird das komplette aufstehende Gebäude von der Wärme des Grubenwassers gewärmt. Das ist das Energiekonzept der Zukunft. Hier mal für Sie exklusiv verraten. Damit können wir im Ruhrgebiet vielleicht heizen. Vielleicht können wir damit dann auch irgendwann so Tourismus machen wie Island. Dann müsste das Wasser nur ab und zu nochmal so fontänig hochsprudeln. Ja. Ja. Das passiert in Dortmund, während in Bochum, ja, Bermuda-Dreieck, abhängen, rumsaufen. Besser als Essen ständig unterkellert. Essen unterkellern? Ja, Essen. Du fährst auch so gern mit der Gabel und das... Unter den Kartoffelbrei und dann die Soße da rein. So Gulaschstücke da durchschieben. Ja. Ne? Genau, so ein Gulaschtunnel. Oh, das habe ich immer gerne gemacht. Ich möchte mal wieder... Es war jetzt genug Spargel. Ich möchte jetzt mal wieder Gulasch essen. Essen hat ja das Problem, dass viele Menschen außerhalb der Region nicht kennen werden. Aber Leute, die zum Beispiel mit dem Auto durch Essen durch wollen oder letzten Winter, Dezember mit dem Zug... In Essen finden sie jetzt im Moment überall so Stollen. Bächen. Ja. Ja. Und dann sagt der Nachrichtensprecher immer, der eben noch einen blöden Witz über die Zeitumstellung gemacht hat und über den Verkehrshinweis, dann sagt er Bergbauschäden. Denke, wo haben sie den denn abgeworben? Der soll doch in Bayern irgendwie die Alphorn-Durchsage machen. Das heißt immer noch Bächen. Ja. Das erinnert da natürlich auch an die Besteigung der Eiger Nordwand oder K2. Die Frage ist das, was Reinhold Messner seit Jahren redet, ein Bergschaden. Wie viel der Platz? Top 10. Das sagt der Lucky vorher immer. Ich habe 3 Jahre in Folge den Sieger richtig vorhergesagt und bin dann letztes Jahr sehr abgesoffen. Hm. Also im Nachhinein bin ich ganz glücklich, dass die Ukraine nicht gewonnen hat und wir dieses Jahr in Kiew sind. Ey, das wäre cool. Die werden dieses Jahr aus politischen Gründen gewinnen, oder? So Soli Soli. Da sind wir gespannt auf die Punkte der russischen Jury. Ja. Ist die Frage dann auch, Ostukraine, für wen können die dann anrufen und nicht anrufen? Das ist ja also jetzt mal vielleicht, ernsthaft, vielleicht das gibt es muss auch noch geklärt werden vorher. Ja, absolut. Vielleicht auch, dass die Krim ist ja jetzt ein eigenes Land. Die könnten ja, wenn Hasi Osterwald noch leben würde, mit dem Kriminal-Tango. So, das war der letzte Marker heute. Ich habe tatsächlich 2 Wochen lang über... Versucht, diesen Witz zu vermeiden. Nein, ich habe 2 Wochen lang davor gesessen. Ohne Krim geht der nicht ins Bett. Wie kommt daraus ein Witz? Krim. Ich kann dich beruhigen. Kriminal-Tango. Ja. Kann dich beruhigen, da kommt keiner. Ich mache jetzt nochmal eben schamlos Werbung in eigener Sache. Bitte. Hör mal, hast du nicht jetzt ganz schön was zu tun beim ESC und so? Genau. Ich finde das sehr spannend. Man wird ich hätte da gerne mehr Insider-Informationen. Ja, die kannst du bekommen. Nein. Bei Twitter unter eurovision.de. Wenn es losgeht, wenn wir in Kopenhagen sind, werde ich da twittern aus der deutschen Delegation. Wow. Und ich werde auch so ein Videotagebuch machen. Ach, das wäre ja schön, wenn man auch was sehen könnte. Genau, dann kann man nämlich sehen, wie ich mit Peter Urban in so einer sehr, sehr kleinen Kabine unter der Hallendecke. Toll. Das ist so eine alte Werfthalle. Ich weiß nicht, ob du dich informiert hattest im Vorfeld. Und die Kommentatorenkabinen werden ganz oben unterm Dach sein. Mhm. Und wir freuen uns drauf. Das wird sicher lustig. Ja, da sucht man dann im Facebook, Internet, Twitter nach ESC und dann kommst du. Ja, oder einfach auf eurovision.de, da sind dann die Videos drin. Da bin ich eh den ganzen Tag. Ich weiß. Leiser, leiser. Lauter, lauter. Marker. Zu guter Letzt. Es kam beim letzten Mal so gut an, dass wir hier über Supermärkte gesprochen haben und sowas, lebensnahe Themen, das spricht die Leute an. Dir ist es ein Anliegen, über Menschen auf Elektrofahrrädern zu sprechen. Ach, was heißt denn, ich hasse das wie die Pest, wenn ich mich mit, aua, ich habe Rücken und schwitzend, hier zum Beispiel die sehr schöne Blickstraße im Süden von Dortmund Richtung Herdecke, da wo Jürgen Klopp wohnt, hochzuquälen und dann kommt da so eine steifrisierte Omi, aufrecht sitzend, bester Laune und überholt mich. Dazu gibt's keinen Anlass. Andererseits, wenn ich mal nicht mehr fahren kann, freue ich mich wahrscheinlich. Also ich kann mich nicht so richtig aufregen. Bei uns im Seneviertel fahren so Lehrerkinder auf Elektrofahrrädern Kreise auf Parkplätzen, so wie man das früher mit Mofas oder sowas gemacht hat. Wir machen das heute so 12-jährige Lehrerkinder und fühlen sich dabei wahrscheinlich auch. Ja, die bewegen cool. Sich doch dann gar nicht eigentlich. Wenn das die Arbeit macht ja der Elektromotor. Ja. Das ist nicht mehr meine Welt. Das ist eben. Ich habe noch SEPA IBAN auf meinem Zettel stehen. Oh Gott, ich hasse es. Dazu wolltest du dich auch noch äußern. Ja, ich bekomme für mein Geld auf dem Konto keine Zinsen. Ich zahle horrende Gebühren für das schlichte Existieren dieses Kontos, auch wenn da immer Deckung drauf ist, jetzt in meinem glücklicheren Fall, weil ich ein Gehalt beziehe. Ich muss in die Bankfiliale gehen, wo außer mir keiner ist, sondern so ein paar Robot-Eimer rumstehen. Und neuerdings muss ich auch noch den kompletten Job eines Bankbeamten machen, indem ich irgendwelche unendlichen Zahlenkolonnen in irgendwelchen Nullpunkt-Breie-Schrifttypen ausfülle, mir selber noch auf einem IBAN-Rechner im Internet suchen muss, welches Nümmerchen denn bitte dahin zu schreiben wäre, weil sonst die Bank sagt, ach, wir konnten Ihre Überweisung nicht ausführen und die 3% Skonto bei einer Handwerkerrechnung von, ich weiß nicht, 10.000 Euro, sind es mal schnell 300 Ocken, die können Sie sich sonst wohin stecken. Vielen Gruß, Ihre Commerzbank, die ansonsten ja auch von Ihren Steuern finanziert wird. Also das der Millimeter, der uns noch vom kompletten Wahnsinn trennt, ist, dass die Banken direkt das Recht haben, Steuern zu erheben. Also dir morgens mitteilen, heute bitte folgende Formulare ausfüllen, in folgende bescheuerte Filiale gehen und ansonsten deinem Geld hinterherwinken und dafür schickst du uns noch jeden Tag 50 Euro, dann sind die glücklich. Ich habe neulich erfahren, was ich auch nicht wusste, dass tatsächlich dann noch die Post vorbeikommt. Also ich wartete auf eine Überweisung und dachte so, naja, jetzt sind irgendwie 3 Werktage um. könnte ja mal langsam hier Geld eingehen. Und habe dann bei der Bank angerufen und gefragt, wo denn das Geld blieb. Und dann sagten die so, ja, das kann halt sein, dass wenn die Überweisung irgendwo anders getätigt wurde, dass dann die Post da erst irgendwie am nächsten Tag ankam und hier irgendwie dann und so und so. Und die Post ist schuld. Ja, dass da tatsächlich offensichtlich, also es ist ein eigenes Postsystem, das ist nicht die deutsche Post, die da fährt, sondern ein eigenes Postsystem, aber dass da tatsächlich noch große Mengen von Zetteln durch dieses Land gekarrt werden, anhand derer dann Geld gutgeschrieben wird und sowas. Das war mir nicht klar. Ich dachte, dass das wenigstens in der Filiale dann irgendwie digitalisiert und online gemacht wird, aber zumindest erklärte mir die Sparkasse das so, dass da noch die berittene Gebirgsmarine vorbeikäme, um die Zettel zu bringen. Das ist das Ende. Sollen wir Schluss machen? Ja. Und Protest gegen die Banken. Ja. Dann danken wir Peter Urban, der uns diese schönen Worte hier eingesprochen hat. Grüßen Hans Hoff. Grüßen Hans Hoff und bedanken uns artig. Sagen, dass es uns auf Facebook gibt unter facebook.com/Lucky und Fred. Dort könnt ihr auch Themenvorschläge zum Beispiel äußern, falls ihr auch mal irgendwie wollt, dass wir über Elektrofahrräder oder SEPA übergehen. Spargelrezepte. Spargelrezepte machen wir beim nächsten Mal sehr gerne. Mhm. Also schon Erdbeerzeit. Ja, jetzt so ein Erdbeerkuchen. Mhm. Wobei, noch lieber als Erdbeerkuchen mag ich ja Pflaumenkuchen. Ich habe Zucker gefastet bis Ostern. Echt? Ja, voll. Und jetzt kann ich nicht aufhören. Eine neue Sucht. Ich esse gleich alle Schokoeier. Dann machen wir schnell Schluss. Fred, vielen Dank. Lucky, es war mir ein Vergnügen. Mach's mir gut. Auch. Hab einen wunderbaren Frühling. Das Nötige an Wetter habe ich für dich vorbereitet. Ja. Guten Appetit. Lucky und Fred. Eine Produktion von Lukas Heinzer und Friedrich Küppersbusch.